Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, schönen guten Abend. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um die zweite Veranstaltung zur Reihe zur Theorie ökonomischer Globalmengengefüge, aka Saldenmechanik, zusammen durchzuführen. Und ich möchte halt daran erinnern, dass wir in der ersten Sitzung, was wir in der ersten Sitzung besprochen haben, und zwar hatten wir uns dort mit dem Fundamentalsatz und den notwendigen Darstellungsmitteln, insbesondere den Mengen, dem Mengenbegriff beschäftigt. Wir hatten in der letzten Veranstaltung den Fundamentalsatz charakterisiert in einem mathematischen Sinne als eine Tautologie, was den unbedingten universellen Gültigkeitsanspruch halt beschreibt. Und jetzt würden wir für all diejenigen, die halt Zugang zu der zugrunde liegenden Literatur, zu dem Buch Paradoxa der Geld- und Konkurrenzwirtschaft haben, der Hinweis, dass wir uns dann heute auf der Seite 18 befinden und dort fortfahren wollen. Dort wird noch einmal diese strenge Gültigkeit durch eine allgemeine Einsetzung in dem Bereich Ökonomie vorgenommen. Und zwar der Urteilssatz wird formuliert, alle Wirtschafter können mit Übrigen in Beziehung treten. Das heißt, von anderen etwas kaufen, an andere zahlen, von anderen etwas leihen. Und an dieser Stelle wird klar, das gilt für jeden einzelnen Wirtschaftsteilnehmer, das gilt für jede beliebige echte Teilmenge von Wirtschaftsteilnehmern, aber natürlich ergibt es keinen Sinn mehr, wenn man das auf die Menge selbst bezieht. Das heißt, der Partialsatz würde konkret lauten, alle Wirtschafter können mit Übrigen in Beziehungen treten, und der Globalsatz, der entsprechende dazu, alle Wirtschafter können nie mit Übrigen in Beziehung treten. Das heißt, die Menge selbst kann nicht mit irgendwas anderes in Beziehung treten, sonst wäre es ja nicht die Menge selbst. Und an dieser Stelle treffen wir auch wieder, um nochmal daran zu erinnern, auf den durchgängigen Gebrauch des Wortes alle, was eben ganz bewusst so gewählt ist, um halt die Paradoxie, die darin enthalten ist, ja, sehr explizit und deutlich zu machen. Und weiterhin wäre jetzt der Augenmerk darauf zu richten, welche direkten Größenbeziehungen sich innerhalb der Saldenmechanik abbilden lassen. Hierzu ist ganz wichtig zu beachten, dass eben keinerlei Voraussetzungen an die beteiligten Wirtschaftssubjekte nötig sind hinsichtlich ihrer Motivation beziehungsweise die Voraussetzung eines bestimmten Handelns. Das ist völlig unabhängig davon. Also insbesondere treffen wir ja in der Ökonomie auf das Bild, die Vorstellung eines Homo economicus, der halt in einem egoistischen Sinne agiert und versucht, sein Vermögen zu vermehren. Das grenzt halt die volkswirtschaftliche Saldenmechanik ab von verwandten Teilgebieten, die ähnliche Betrachtungen anstellen, dabei aber immer so etwas wie einen Homo economicus annehmen. Führt Stützel halt einmal die Spieltheorie an und auf der anderen Seite die Preistheorie mit ihren Angebotsnachfrage und Elastizitätsfunktionen. Also an dieser Stelle habe ich mir mal gedacht, dass es durchaus fruchtbar sein könnte, weil ich mit Wolfgang schon mal andiskutiert habe, wie eigentlich Alternativen zum kapitalistischen Wirtschaftssystem aussehen können und in diesem Zusammenhang, welche Rolle die Saldenmechanik und Konkurrenzparadoxa spielen. Wenn man halt das Gedankenexperiment vollziehen wollte, an dieser Stelle mal die Population der Wirtschaftsteilnehmer von dem Homo economicus wechselnd auf altruistische, durchgängig altruistische Wirtschaftsteilnehmer beziehen würde. Was würde sich eigentlich ändern, wenn man nichts weiter als das verändert? Also meine ersten Gedanken dazu wäre, dass halt Forderungen und Verbindlichkeiten ihren Charakter vertauschen, wenn man sie versteht, in diesem Sinne bei den Altruisten als ein abstraktes Recht für die Allgemeinheit eine Leistung erbringen zu wollen. Wobei, wenn man das nur, wenn nur diese Unterscheidung vorgenommen wird, also rein altruistische Wirtschaftsteilnehmer, heißt das ja, dass wir nach wie vor Konkurrenzsituationen haben und alle Beteiligten versuchen, abstrakte Ansprüche darauf, etwas für die Gesellschaft leisten zu dürfen, zu mehren. Ich weiß nicht, was ihr von der Idee haltet, ob das vielleicht eine Anregung für euch sein könnte, das mal zu durchdenken. Also wenn man über Kapitalismus-Alternativen nachdenkt, denke ich, kann das ein fruchtbarer Ansatz sein, solch ein Gedankenexperiment, auch um Absurditäten herauszuarbeiten, die sich auch rückblickend dann in der spiegelbildlichen Konstellation von einer Homo economicus Population vielleicht besser erkennen lassen. Wenn man allzu sehr verhaftet ist in diese Vorstellung, dass jeder einzelne Wirtschaftsteilnehmer eben diese Motivationslage per se grundsätzlich mitbringt, dann denke ich, fällt es einem mitunter schwer, bestimmte, ja, ich nenne sie mal Absurditäten, die dabei auftreten, herauszuarbeiten. Also Frage an euch, was haltet ihr von solchen Überlegungen? Ich bin mir nicht sicher, ob man die, ich sag's mal, Unbrauchbarkeit der alten Modelle jetzt durch eine neue Unbrauchbarkeit ersetzen sollte. Vielleicht für eine, sagen wir, für ein Gedankenspiel, um vielleicht zu verdeutlichen, was es bedeutet, solche starken Annahmen zu machen, mag das aus didaktischen Gründen gut sein. Aber ich glaube, wenn wir die reale Welt untersuchen wollen und für die reale Welt Antworten finden wollen, dann sollten wir uns auch an reale Gegebenheiten halten. Also ich kann da spontan vielleicht an Arne auch anschließen. Also ich würde sagen, Rolf, das kann man natürlich jederzeit machen, so ein Gedankenexperiment. Allerdings hat das dann mit Seitenmechanik nichts zu tun, denn das haben wir ja gerade auf der Seite 19 hier gehabt, dass die saldenmechanischen Zusammenhänge, um die es dem Stützel da eigentlich ausschließlich geht, von solchen Motivationen gerade völlig unabhängig sind. Und insofern ist das ein schönes Gedankenexperiment, aber dann eben keine Saldenmechanik mehr, würde ich sagen. Und insofern kann man das natürlich machen, aber ist dann sozusagen eine andere Baustelle. Meine Anregung wäre, und das ist auch mit dem Grund, warum ich gekommen bin, einfach auch zu verstehen, was bedeutet Saldenmechanik, was sind die die Grundideen und wie funktionieren die Grundideen zusammen. Und die Saltenmechanik, wie sie Stützel geschrieben hat, ist ja schon ein paar Jahre alt. Wie ist sie vielleicht in unserer heutige Sprache zu übersetzen? Weil zum Beispiel mir ist aufgefallen, ich habe sie auch unter mathematischen Gesichtspunkten gelesen, da findet man natürlich vieles, was man vor 50 Jahren oder noch weiter in der Mengenlehre und Mathematik gedacht hat und was man natürlich heute schon ziemlich anders denkt und auch darstellt. Ja, wobei Stützel ja betont, dass er im eigentlichen Sinne keine Mengenlehre betreibt, sondern nur begriffliche Anleihen macht. Und das einzige Relevante, was ich jetzt als Nicht-Mathematiker sehe, ist halt eine Unterscheidung, also bei naiver Mengenlehre und moderner, dass man halt ganz selbstverständlich eine Unterscheidung trifft zwischen eigentlichen und nicht eigentlichen Teilmengen, was Stützel ja auch macht. Was siehst du denn da insbesondere, was mir da entgangen ist, was sich gewandelt hat? Aus meiner Sicht versucht Stützel die Mengenlehre auf die Ökonomie anzuwenden. Das ist mein Eindruck. Und auch diese Begriffe echte Teilmenge, unechte Teilmenge und so weiter, die würde man heute so nicht mehr machen, sondern man würde nur die echten Teilmengen betrachten und die Gesamtmenge dann getrennt praktisch ausweisen, damit von vornherein die dadurch entstehenden Paradoxa gar nicht entstehen, wie zum Beispiel alle Kreter lügen. Wenn das ein Kreter jetzt gesagt hat, sagt er die Wahrheit oder nicht. Die kommen alle daher, weil man praktisch vor 50 oder 100 Jahren praktisch so gedacht hat, dass die Gesamtmenge Teil der Menge ist. Kann man so definieren, aber es ist praktischer, wenn man sagt, die Menge aller Mengen, praktisch alle Teilmenge betrachtet, die leere Menge darf dann mit dabei sein. Und der Grundbausatz, aus dem unsere ganze Mathematik ist, nennt sich kumulative Typenstruktur. Das ist ein Mengengerüst, das hat in der ganz untersten Ebene hat es die leere Menge und auf der zweiten Ebene die Menge, die leere Menge enthält und so weiter. Russellsche Typenlehre, ja. Die Russellsche Typenlehre, und wenn man das macht, dann ist man eigentlich aus dem Schneider diese scharfsinnigen oder diese hintersinnigen Sachen. Dem Normalbürger fallen die erst gar nicht ein, weil sie ein Stück weit absurd ist und vor allem abwegig in der realen Welt. Ja, aber den Ökonomen fallen sie offenbar ein, weil Stützel ja in seinem Werk, wie wir später sehen werden, sehr schön herausarbeitet, wo sich halt solche Verwechslungen tatsächlich in Bezug auf die Mengenlehre, echte uneigentliche Teilmenge, auch in den Gedanken und in den ausgearbeiteten Theorien wiederfinden. Ja. Insofern ist das für mich völlig klar, dass er das genau so aufgreift, weil das sind eben ist eben auch eine typische Fehlerquelle. Ne? Also wir sind uns ja alle bewusst, wie halt so bei der neoklassischen beim neoklassischen Mainstream dieser methodologische Individualismus eben immer wieder zu solchen Fallacies of Composition führt. Ja, also denke ich schon, dass das oft ein Problem ist in der Sprache der Ökonomen. Aber ich glaube, man kann es am besten dadurch vermeiden, dass man einfach, so wie Arne auch gesagt hat, jeweils möglichst genau spezifiziert, was man genau meint, wenn man jetzt das Wort alle verwendet. Und Stützel macht das auf der Seite 18 ja auch jeweils in Klammer, dass er dann spezifiziert, einmal alle Wirtschafter, und damit meint er dann jede beliebige echte Teilmenge, also sozusagen jede mögliche Teilmenge, außerhalb der dann mindestens ein weiteres Element in der Globalmenge noch existiert, das nicht Teil der Teilmenge ist, als die erste Bedeutung, und in der zweiten Bedeutung alle Wirtschafter die Menge selbst, also die Globalmenge. Da müsste man dann eben jeweils dazu sagen, alle Wirtschafter im Sinn jetzt der Globalmenge oder alle Wirtschafter im Sinn jeder möglichen Teilmenge. Und wenn man das jeweils spezifiziert, ich glaube, dann hat man es eindeutig genug und hat die Missverständnisse beseitigt. Und das sollte ja eigentlich das Ziel sein. Und das ist ja das, was der Globalsatz eigentlich ja auch ausdrückt. Und der Globalsatz übrigens ist aus logischer Sicht keine Tautologie, sondern es ist eine Implikation, die praktisch sagt, wenn eine Menge jetzt im alten Sinne praktisch alle Teilmengen und die Gesamtmenge dabei, wenn es jetzt zwei Aussagen gibt, die sich widersprechen, dann ist es so, dass die Aussage auf alle echten Teilmengen gilt und das zweite auf die Gesamtmenge. Das wird eigentlich nur klargestellt. Das muss nicht so sein, aber kann sein. Und das ist aus meiner Sicht eine wirkliche Erkenntnis. Und das ist das, wo man könnte sagen, die klassische Ökonomie eigentlich voll reingerauscht ist, dass sie nicht gesehen hat oder dass sie gemeint hat, wenn sie von den Einzelfällen könnte sie einfach hochschließen auf das Gesamte. Praktisch so in einer Art statistischen Sinne. Und dass das nicht möglich ist, das sehe ich als den großen Verdienst von Stützel an. Genau, und ich denke auch, wenn wir diese Unterscheidung, die der Stützel da jetzt getroffen hat, einmal auch selber treffen können, dann können wir in ökonomischen Texten Stellen, auf denen wir dann auf solche Verallgemeinerungen treffen, also Aussagen, die gemacht werden, wirklich für alle Subjekte, können wir dann hinterfragen und uns fragen, was meint jetzt der Autor damit wirklich, was er da sagt? Und B, auf welche trifft die Aussage jetzt wirklich auf die Gesamtheit zu? Oder ist es eine Aussage, die nur sozusagen auf jede beliebige echte Teilmenge zutrifft? Also anders gesagt, ist das, was der Autor hier jetzt formuliert, im Grunde genommen ein Partialsatz oder ist es tatsächlich ein Globalsatz? Wenn wir jetzt die Unterscheidung selber treffen, dann können wir in ökonomischen Texten eben entsprechende Stellen hinterfragen. Und das, glaube ich, auch ist eine gute Gewohnheit, die man sich dann aneignen kann, wenn man sich ein bisschen mit Stützel auskennt, dass man bei ökonomischen Texten, wenn man darauf entsprechende Aussagen trifft, sofort anfängt, da zu hinterfragen und sich zu fragen, haben wir es jetzt hier mit einem Partialsatz zu tun eigentlich oder mit einem Globalsatz real? Und was meint der Autor? Meint der einen Partialsatz oder meint er einen Globalsatz oder verwechselt er beides? Für meine Begriffe das wirklich Interessante ist, dass das, was Stützel sagt, höchst aktuell ist. Wenn man mal unterstellt, dass die Troika jetzt nicht vorsätzlich Griechenland in die Scheiße reiten wollte oder praktisch Unglück über die Leute herbringen wollte, sondern dass man sagt, okay, die haben ihr Bestes in Anführungszeichen gegeben, dann sind sie nämlich gerade an dieser Partial-Globalsatz-Strategie gescheitert, nämlich, dass sie gewissermaßen gesagt hat, für den Einzelnen betrachtet ist Sparen die richtige Strategie, um aus Schulden rauszukommen. Aber wenn das alle machen und jetzt schlägt der Globalsatz zu, dass dann bricht die Wirtschaft zusammen und dann kann nicht mehr gespart werden. Im Gegenteil, man kommt in eine Depressionsspirale. Und dass solche Sachen heute, man kann sagen, wirklich zu einer Katastrophe führen, das ist, denke ich, das sollten wir uns genauer ansehen, wie das funktioniert. Und ich glaube, da können wir alle was lernen. Und da kann ich vielleicht gerade mal anschließen, genau wie du sagst, ist das natürlich höchst aktuell. Aber noch interessanter wird das Ganze ja, wenn wir uns anschauen, wo kommt eigentlich diese Einsicht her, die der Stützel da formuliert. Und das beschreibt er in der Einleitung zu dem Paradoxon ja ganz gut. Der Hintergrund war natürlich die Weltwirtschaftskrise, in der wir eine ganz ähnliche Situation hatten, wie wir sie heute in der Eurozone haben mit dem Goldstandard. Das auch ein System fixer Wechselkurse war, genau wie der Euro. ohne gemeinsame, also der Varoufakis nennt es Recycling Mechanism, ich sage jetzt mal ohne gemeinsame Möglichkeit steuerlicher Umverteilung. Und die Probleme, die damals mit dem Goldstandard bestanden haben, die bestehen analog heute in der Eurozone auch. Nur damals hat man im Lauf der Zeit daraus ja gelernt und daraus ist die Theorie von Keynes entstanden. Und der wichtigste Teil dieser ganzen Keynesischen Theorie ist eben das Sparparadoxon, was du gerade benannt hast, Arne. Und es hebt der Stützel auch hervor als im Prinzip den wichtigsten Teil der New Economics, nennt er das, und er schreibt es in den 50er Jahren. Also in den 50er Jahren war eben die Keynesische Theorie, diese New Economics. Und das ist heute höchst aktuell, wie du sagst, und der Stützel hat das ja aufgegriffen sozusagen aus der Keynesischen Theorie und versucht das jetzt ganz konsequent auszuarbeiten und auf alle möglichen Teilbereiche anzuwenden. Und ja, also das ist heute so aktuell, wie es in den 30er Jahren war. Und wir haben heute aber viel mehr Denkmittel zur Verfügung, als damals zur Verfügung standen. Die müssen wir allerdings ausgraben und benutzen. Und da sind wir ja gerade dabei, hier einen wahren Schatz zu heben, der uns eben in die Lage versetzt, mit diesen Problemen, mit denen wir jetzt real zu tun haben in der Eurozone, erst zunächst mal in der Eurozone, rational umzugehen. Also das sehe ich auch als absolut wichtig an, da gleich den Bezug herzustellen. Und da mache ich mal Schluss. Ich will nachher noch ein bisschen was ergänzen zu der Globalmenge und den Teilmengen, was wir noch letztes Mal nicht so ausführlich uns angeschaut haben, was ich aber für wichtig halten würde. Aber jetzt mache ich erstmal Schluss. Ja, also wichtig ist bei der Einschätzung des besonderen Werts der Saldenmechanik auch, was er auf Seite 20 unseres Textes ausführt, dass er halt herausschält aus dem gesamten Theoriengebäude oder den Theoriengebäuden in der Volkswirtschaft, in der Makroökonomie, all jene Aussagen über ökonomische Sachverhalte, die schlichtweg notwendig aufgrund trivial-arithmetischer Zusammenhänge sind. Und das heißt, dass er sich abgrenzt, insbesondere von sogenannten wirtschaftstheoretischen Vollaussagen. In solchen Vollaussagen sind eben immer auch Prämissen über menschliches Verhalten mit involviert. Und das versucht er eben herauszuschälen, und das begrenzt einerseits seine Reichweite, aber gibt halt unheimliche Möglichkeiten der Analyse, die halt eben auch dazu führt, dass man Fehler vermeidet, also Unmögliches in seine Theorien einbaut. Und er grenzt sich dann weiterhin oder grenzt seine Theorie weiterhin ab von wirtschaftspolitischen Aussagen. Bei wirtschaftspolitischen Aussagen, wo man halt über reine Ökonomie hinausgeht, spielen dann immer auch noch Werturteile hinein und der Anspruch auf die allgemeine Geltung der einfließenden Werturteile. Und oft wird halt, wenn heute die Saldenmechanik wieder in die Diskussion gebracht wird, eben eingewendet, dass es keine vollwertige Wirtschaftstheorie ist, aber dessen ist sich einmal Stützel voll bewusst und jeder, der sich wirklich intensiv mit der Saldenmechanik beschäftigt hat, dem wird das auch voll bewusst sein und niemand erhebt den Anspruch darauf, dass es eine solche Theorie wirtschaftstheoretischer Vollaussagen ist. Und dann müsste man umgekehrt diejenigen fragen, die halt solche Einwände und Widerstände hinsichtlich der Bedeutung der Saldenmechanik geltend machen, ob sie denn hinreichend damit vertraut sind, weil ja, wie gesagt, darüber vollständige Klarheit bei Stützel besteht. Okay, also das wäre jetzt dieses Spezifikum der Saldenmechanik, wie Stützel das halt selbst von anderen wirtschaftlichen Theorien abgrenzt. Und als nächstes arbeitet er in dem vierten Kapitel die Logik der direkten Größenbeziehungen und die Mechanik der Vorsprungs- und Nachhinkeffekte aus und trifft dort eine wichtige Unterscheidung, die wir halt später auch in der angewandten Theorie wiederfinden, darin, dass eine saldenmechanische Satzgruppe anders als hier in den Paradoxa vorwiegend gebraucht, nicht eine Zweiergruppe ist, Partialsatz und Globalsatz, sondern halt immer eine Dreiergruppe, wo er halt die Unterscheidung trifft zwischen Partialsatz, Größenmechanik und Globalsatz. Und die Unterscheidung, die halt zu einer solchen Untergliederung führt, die stellt er halt vor, indem er wieder rekurriert auf das Beispiel des Theatersaales, wo halt einzelne Besucher in den Sitzreihen einmal ihre Blickhöhe variieren können, indem sie aufstehen. Das bedeutet, dass jeder Einzelne in diesem Beispiel immer die Möglichkeit hat, seine Blickhöhe durch das Aufstehen zu erhöhen und grundsätzlich erstmal die Möglichkeit hat, sein Blickfeld, also quasi der Winkel, der sich ergibt, dessen, was er dann wahrnehmen kann, erhöht. Und man kann einmal sagen, dass man das unabhängig sieht von dem Verhalten der anderen. Insofern kann jeder zunächst einmal in einem Partialsatz formuliert sagen, dass der direkte Einfluss der Veränderung der Blickhöhe eines Einzelnen auf die Größe des Blickfeldes immer positiv ist. Dabei bleibt halt die Wechselwirkung, die entsteht, wenn das Verhalten der übrigen Beteiligten berücksichtigt wird, erstmal außen vor. Und dabei ist natürlich, wie Stützel auch sagt, dieses Beispiel unvollkommen, weil andere Bedingungen zum Beispiel für die Leute gelten, die in der ersten Sitzreihe sitzen. Aber das ist halt zur Veranschaulichung, wenn man sich dessen bewusst ist, auch nicht weiter relevant. Er formuliert hier in Gegenüberstellung zwei Aussagen. Die Aussage A, man sieht auf alle Fälle mehr, wenn man aufsteht. Und die Aussage B, man sieht nicht immer mehr, wenn man aufsteht. Das heißt, dieser erste Zusammenhang, den formuliert er dann auch in einem mathematischen Sinne, als ein Differentialquotienten. Das heißt, wie verändert sich mein Blickfeld? Das wird halt immer positiv. Und wenn man jetzt hingeht und die Mechanik der Vorsprung- und Nachhinkeffekte analysiert, dann zieht man eben immer in Betracht, wie ja diese mögliche Blickfeldvergrößerung abhängt von dem Verhalten der Komplementärmenge, wie verhalten sich alle anderen Besucher in diesem Kinosaal. Und da macht es eben den Unterschied, ob sie ebenfalls aufstehen oder nicht, sodass halt die Veränderung des Blickfelds als eine Funktion beschreibbar ist, die sowohl von dem eigenen Verhalten als auch von dem Verhalten der übrigen abhängig gemacht werden kann, was dann, wie erwähnt, eben in einem Satz zur Größenmechanik zum Ausdruck kommt. Ja, soweit so klar. Vielleicht noch kurz einen Punkt zu dem Satz der Größenmechanik. Ich habe mal diesen Vortrag von dem Nico Kowal auf YouTube angeschaut, wo er ein bisschen was zur Saldenmechanik erklärt. Der Titel ist irgendwas mit Staatsschulden. Ich weiß den genauen Titel nicht, aber ihr kennt den wahrscheinlich auch. Und er nennt den Satz zur Größenmechanik da den Relationalsatz. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil bei dem Satz zur Größenmechanik es ja darum geht, dass sozusagen die Veränderung in der einen Teilgruppe im Zusammenhang gesehen wird mit den Veränderungen in der Komplementärgruppe. Es geht also sozusagen um die Beziehung zwischen dem, was in der Teilgruppe passiert und in der Komplementärgruppe. Und Relationalsatz, ja, finde ich, bringt das ganz gut rüber. Vielleicht kann man auch noch mal hinzufügen, der Satz Größenmechanik. Größenmechanik hat nichts mit Mechanik zu tun, sondern ist, wie schon angedeutet wurde, dient lediglich dazu, Einschränkungen zu finden, wie man von einer Partialaussage zu einer Globalaussage kommt. Und damit praktisch dann die Einschränkung so gewählt wird, dass eine Partialaussage auch noch gilt im Globalsatz. Das ist der eigentliche Sinn und Zweck. Ja, genau. Man spezifiziert praktisch diese Aussage und kommt dadurch auch zu einer differenzierten Aussage und zu einer differenzierteren Betrachtung. Ja, jetzt kann man sich darüber hinaus überlegen, in welchem Zusammenhang halt die Betrachtung des Verhaltens der übrigen von Bedeutung sind. Also wenn man aus einer rein betriebswirtschaftlichen Perspektive, zum Beispiel bei der Kalkulation von Preisen hinsichtlich Angebots- und Nachfragefunktion agiert, dann ist das durchaus plausibel zu abstrahieren davon, dass sich bei einer Erhöhung des eigenen Angebots automatisch Rückwirkungen auf das Gesamtangebot ergeben, dadurch, dass eben halt bei konstanter gesamter Nachfrage eben das Angebot der übrigen Wirtschaftsteilnehmer berührt ist. Aber wenn ich in einer idealen Konkurrenzsituation bin, kann ich zunächst einmal legitim davon abstrahieren. Wenn ich aber Volkswirtschaftler bin und mir Gedanken über die Volkswirtschaft und die Auswirkungen meines eigenen Verhaltens machen muss, dann ist das zwingend notwendig, dass ich eben antizipiere, wie das wahrscheinliche Verhalten der übrigen aussieht und wie die Rückwirkungen auf die Gesamtheit sind. Und da führt Stützel insbesondere eben auch den Staat an und unterscheidet einmal, dass er natürlich auch in seinem Agieren ein mikroökonomischer Akteur ist, der insofern er als solcher auftritt, in diesem Zusammenhang abstrahieren kann von Rückwirkungen, dass aber sobald er makroökonomische Politik, was ja zur Aufgabe des Staates zählt, betreibt, dass er halt zwingend eben die Größenmechanik mit ins Kalkül setzen muss. Ja, also die Stelle bei Stützel fand ich auch sehr spannend, wobei eigentlich der Punkt, dass der Staat sozusagen auch sozusagen alle drei Beschreibungsebenen braucht und sich nicht auf Partialsätze beschränken kann, ja zunächst mal einleuchtend ist. Also wenn ich Volkswirtschaftler bin, wie du sagst, Rolf, dann interessiere ich mich eben für das Gesamtsystem, wobei die Globalmenge im Grunde genommen ja eigentlich nur die Weltwirtschaft sein kann. Wir jetzt Politik eigentlich nur auf der Ebene oder hauptsächlich auf der Ebene von Nationalstaaten machen können. Aber der Stützel sagt ja noch mehr als das. Er sagt, auf Einzelbetrachtungen, also auf partialsatzmäßige Beschreibungen, kann man sich dann nicht allein konzentrieren, wenn man damit rechnen kann, dass das Verhalten der übrigen ganz wesentlich vom eigenen Verhalten abhängt. Und das ist ja ganz generell für sehr, sehr, sehr große Teilgruppen der Fall. Und natürlich ist ein Staat oder eine Regierung eine sehr, sehr, sehr große Teilgruppe. Aber Kartelle oder Monopole sogar sind natürlich auch sehr große Teilgruppen. Und die können dann in ihrem Kalkül natürlich auch solche Betrachtungen anstellen. Und das ist also auch eine sehr interessante Sache, die man zum Beispiel im Hinblick auf Bankenkartelle unbedingt mal durchdenken sollte, denke ich. Ja, also wichtig ist halt die Größe des Einflusses, was sich halt in der realen Wirtschaft in oligopolistischen und monopolistischen Strukturen ausdrücken lässt. Willst du was sagen, Schulim? Sonst geh von der Taste, bitte. Ja, okay. Das ist halt im augenblicklichen neoklassischen Mainstream ja so, dass halt Idealisierungen vorherrschen, die auf einer Betrachtung reiner Konkurrenzsituationen hinauslaufen, wo halt ein Marktteilnehmer oder eine Teilmenge von Marktteilnehmern eben keinen relevanten Einfluss auf die übrigen haben. Und da ist vielleicht auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es halt damals die Regel war und sich eben auch heute in der heterodoxen Ökonomie Ökonomen finden lassen, die von vornherein ganz selbstverständlich von bestimmten Monopolgraden beziehungsweise Oligopolgraden in der Wirtschaft ausgehen und das auch in ihre wirtschaftlichen Theoriegebäude mit einbauen. Also auch hier haben wir, denke ich, wieder einen ganz gravierenden Mangel in der Neoklassik festzustellen, dass das irgendwie völlig vom Radar verschwunden ist. So, also wir haben an dieser Stelle eben diese Begrifflichkeit der Vorsprung- und Nachhinkeffekte. Ohne das jetzt an dieser Stelle in der reinen Theorie weiter spezifiziert zu haben, was Vorsprung und Nachhinken ist, trifft er hier auch schon mal eine Aussage dazu, dass wir halt eine positive Konnotation zu Vorsprung und eine negative zum Nachhinken haben, was aber in der geldtheoretischen Anwendung beispielsweise auch wieder völlig relativ ist. Da geht es halt um Ausgabenvorsprünge. Und Ausgabenvorsprünge kann man durchaus dann auch positiv konnotiert sehen, wenn es irgendwie darum geht, dass viele Wirtschaftsteilnehmer bestrebt sind, Geldvermögen in Realvermögen umzuwandeln. Und normalerweise ist man ja halt von der intuitiven Betrachtung her geneigt, Ausgabenvorsprünge irgendwie als merkwürdig zu betrachten, weil doch jeder in bestimmten wirtschaftlichen Entwicklungen auf Einnahmevorsprünge ausgerichtet ist und dass es eben dann halt dieser Bezug zwischen Realvermögen und Geldvermögen, je nachdem wie man das sieht, so dass man sich da halt durch die Konnotation ja nicht in die Irre führen lassen sollte. Grundsätzlich blickt die Saldenmechanik völlig neutral darauf und diese Begrifflichkeit sind halt in diesem Sinne nie einseitig zu verstehen. Ich denke, interessant in dem Zusammenhang ist, dass man erkennt, dass in den Vorsprungeffekten die Situation entstehen kann oder die Anleitung dazu steht, wie eine Volkswirtschaft sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kann, was ja normalerweise nicht geht. Aber dass es tatsächlich so ist, wenn in der Volkswirtschaft die Leute sich in einer Krise befinden und die Volkswirtschaft in einem Stocken ist, wenn sie dann tatsächlich durch Ausgaben, durch einen Vorsprungeffekt, können sie die gesamte Volkswirtschaft anregen zu wachsen und dass jeder Beschäftigung findet. Weil in einer Stagflation, sprich Stagnation und Deflation, da kann es sein, dass eine Volkswirtschaft praktisch bewegungslos auf einem Niveau hängt, wo alle im Grunde drunter leiden. Und wenn jetzt angefangen wird, dass irgendjemand oder mehrere relevanten Gruppen Geld ausgeben, das sie im Prinzip nicht haben, sprich Kredit aufnehmen und so einen Vorsprungseffekt erzeugen, können sie die Wirtschaft ankurbeln. Und wieder zurück zu Griechenland, das heißt praktisch ein total verschuldetes, am Boden liegendes Land, darf nicht sparen. Das ist die Konsequenz aus dem, was wir bisher gelernt haben. Aber darf nicht sparen bedeutet nicht einfach Geld raushauen, sondern es darf nicht sparen und muss das Geld sinnvoll anlegen. Das heißt, es muss den Grundstock legen, dass es dann im zweiten Schritt die Schulden dann wieder auch abbauen kann. Ja, okay. Ja, bitte. Ja, da sind wir vielleicht jetzt dann schon einen Schritt zu weit, also schon wieder ein bisschen schon weg von den seidenmechanischen Basics erstmal, aber das ist natürlich völlig okay, wenn man das macht, Arne, ab und zu auch mal in die Praxis zu springen, damit man überhaupt sieht, wofür wir diese ganze Theorie überhaupt machen und was sich damit für die Praxis tun lässt. Ich wollte nochmal auf was zurückkommen, was dafür jetzt auch relevant wäre für diese ganze Situation Griechenland und Deutschland, was wir letztes Mal aber nur ganz kurz angesprochen haben. Und zwar auf der Seite 16, da geht es dem Stützel ganz kurz um mehrstufige Globalmengengefüge, nennt er das. Und da sieht man dann in so Baumstrukturen, welche Möglichkeiten der Stützel da auflistet, eine Globalmenge zu unterteilen in verschiedene Teilmengen und Untermengen. Und ich wollte jetzt einfach nur mal den Bezug herstellen zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, wo das ja auch so gemacht wird, und mal ganz konkret einfach die vier Sektoren aufzählen, in die da die Globalmenge Weltwirtschaft sozusagen üblicherweise aufgeteilt wird. Und wenn also die Globalmenge die Gesamtheit aller Subjekte in der Weltwirtschaft darstellt, dann ist die erste Aufteilung, die da normalerweise vorgenommen wird, einfach die zwischen Inland und Ausland. Das heißt, die Globalmenge ist die Weltwirtschaft und eine Teilmenge ist dann das Inland und die Komplementärmenge wäre dann einfach das Ausland. Und jetzt kann man natürlich jede Teilmenge noch weiter unterteilen und beim Ausland macht man in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung natürlich keine weitere Unterteilung, sondern konzentriert sich da aufs Inland. Aber das Inland kann man dann weiter unterteilen in den Staatssektor und in den privaten Sektor. Und der private Sektor wird dann normalerweise noch unterteilt in die privaten Haushalte und in den Unternehmenssektor. Und den Unternehmenssektor selber könnte man dann auch nochmal unterteilen, sinnvollerweise in die nicht finanziellen Unternehmen, also sozusagen die produzierenden Unternehmen und die Dienstleistungsanbieter von nicht finanziellen Dienstleistungen, also nicht Banken, und den Sektor finanzielle Unternehmen, also den Bankensektor, grob gesprochen, also Banken und Unternehmen, die keine Banken sind. So, also das wäre so die übliche Aufteilung in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Und um jetzt die Eurozone anzuschauen, könnte man sich natürlich auch überlegen, wie teilt man da auf? Und man könnte zunächst mal natürlich aufteilen zwischen, also die Globalmenge wäre wieder die Weltwirtschaft und die eine Teilmenge wäre dann sozusagen die Eurozone und die Komplementärmenge wäre dann alles außerhalb der Eurozone. Und innerhalb der Eurozone könnte man dann natürlich unterteilen in die einzelnen nationalen Ökonomien, Nationalökonomien. Man könnte zum Beispiel sagen Griechenland und Rest der Eurozone oder Deutschland und Rest der Eurozone. Und mit solchen Unterteilungen könnte man dann über Exportüberschüsse und Importüberschüsse und Exportüberschuss bedeutet ja sozusagen, das Land ist dann ein Gläubigerland, ein Importüberschuss bedeutet, das entsprechende Land ist ein Schuldnerland. Könnte man eben über die Verschuldungssituation in Europa reden und die seitenmechanisch betrachten. Aber ich glaube, das ist schon ein Vorgriff, denn ganz so weit sind wir noch nicht, glaube ich, mit dem Paradox gekommen, dass wir dazu in der Lage wären schon. Da habe ich gerade im Chat gelesen, der Exile sagte was, dass er nur 20% versteht von der Sache. Das liegt nicht an ihm, sondern das liegt an uns, es zu erklären. Und es wäre natürlich dann schon interessant, weil ich bin der Meinung, das, was wir bis jetzt besprochen haben, da kann man alles verstehen. Da ist nicht so kompliziert, was man nicht verstehen könnte. Und mich würde es natürlich dann schon interessieren, wenn Exile dann auch mal genau sagt, was er meint. Deshalb sind ja diese Art von Veranstaltungen da. Also ich bin der Meinung, wenn wir uns hier damit ernsthaft beschäftigen wollen, dann muss man auch voraussetzen können, dass die Leute, die da sind, den entsprechenden Text auch gelesen haben und dann eben ihre Verständnisfragen notiert haben und dann entsprechend die Fragen stellen. Also dass wir hier zusammen einen Text erarbeiten, das glaube ich ist schwierig. Aber so war es natürlich nicht angekündigt. Es war angekündigt als Bildungsveranstaltung. Aber mein Vorschlag wäre halt eher, dass wir dann sowas wie, also für die, die interessiert sind natürlich nur, das intensiver zu machen, dass wir da sowas wie eine Lektüregruppe draus machen. Das muss ja auch nicht immer Mittwoch sein, wenn jetzt normalerweise auch AG-Treffen ist, sondern für die, die interessiert sind, kann man da ja vielleicht auch einen anderen Termin finden. Aber also ich wäre da sehr interessiert dran, mich da recht intensiv mal mit dem Stützel auseinanderzusetzen, weil ich glaube, da kann man sehr, sehr, sehr viel wertvolle Sachen rausholen, die man eigentlich in jedem halbwegs sinnvollen makroökonomischen Modell einfach braucht. Und insofern wäre das mein Vorschlag, dass die Leute, die da Interesse haben, intensiver einzusteigen, mir vielleicht eine Mail schicken und dem Rolf auch oder uns beiden, und dass wir uns dann da mal kurz schließen, zwecks Terminen, wo wir das ein bisschen intensiver machen können, auf die Art und Weise, dass jeder halt vorab entsprechenden Text gelesen hat und wir dann Fragen dazu klären und dann halt in die Diskussion einsteigen. Ja, das sehe ich genauso, wobei mir jetzt gar nicht ganz klar ist, ob der Exile in der ersten Veranstaltung anwesend war, und wenn dem nicht so ist, dann ist das irgendwie klar, weil wir immer auf etwas aufsetzen, was ihm dann gar nicht vertraut ist, und dann müsste das eben irgendwie auf dem Wege, wie du ihn gerade geschildert hast, Wolfgang, eben auch nachgeholt werden. Ja, also dieses Angebot sollte man vielleicht auch einfach auf die Option erweitern, über die Mailingliste solche Fragestellungen zu stellen. Der Exile, der postet ja auch auf der AG-Mailingliste, sodass man ja da eben auch noch ein Medium hat, auf spezifische Rückfragen einzugehen. Und ich denke auch, das ist unbedingt notwendig, dass man diese Lektüre mitvollzieht, weil ich glaube, dass sehr viel in Stützels Theorie steckt, was man leicht übersehen kann, wenn man einfach nur hierher kommt und zuhört. Dann es wäre natürlich umso wichtiger, wenn irgendwelche Rückfragen und Rückmeldungen hier aus den Teilnehmern kommen, damit man halt doch genauer sieht, worauf eingegangen werden muss und worauf man gegebenenfalls dann durchaus auch nochmal zurückkommen kann, was jetzt vorangegangen besprochene Inhalte angeht. So, ich lese jetzt auch gerade nochmal, was Exile in Reaktion gechattet hat. Lasst gut sein, ihr macht eine Aufnahme, ihr seid ziemlich gut drin im Thema, ich nicht. Dementsprechend macht weiter, lasst euch von dem Nebenbeigeschmarre im Chat nicht ablenken. Ja, okay, also was wir jetzt nochmal deutlicher herausarbeiten sollten, wäre halt diese Unterscheidung zwischen dem Vorhandensein von Vorsprung- und Nachhinkeffekten und der Abwesenheit, die Stützel halt als Gleichschritt in der Volkswirtschaft oder in der Makroökonomie bezeichnet. Und da sind wir ja auch schon in einem Vorgriff über die Mailingliste auf einen ganz wichtigen Punkt eingegangen, der halt bislang vielen entgangen ist. Und zwar, dass der effektive der Gesamtbedarf einer Wirtschaft an Kredit für Investitionen allein auf Vorsprungeffekten zurückzuführen ist. Da gibt es ja in der theoretischen Modellbildung völlig andere Vorstellungen. Ich bin nun kein Ökonom, dass ich parat hätte, in welchen Theorien welche Vorstellungen genau wie auftauchen. Mir ist halt nur die Quantitätstheorie der Neoklassik bekannt, wo halt dieser Zusammenhang völlig anders gesehen wird, weil eben diese Unterscheidung zwischen Vorsprung und Nachhinkeffekten in der Volkswirtschaft von denen, von der Situation, wo sie fehlen, wo also Gleichschritt vorherrscht, nicht getroffen wird, beziehungsweise eben nicht erkannt wird, dass eben das tatsächlich den Kreditbedarf betrifft. Und ist ebenso ein wichtiger Punkt, den Stützel hier anführt, dass die Gesamtnachfrage des Bankensystems, und die stehen ja doch in gewisser Weise schon in einem thematischen Fokus unserer AG, dass die Gesamtnachfrage des Bankensystems am Geldmarkt im Wesentlichen eine Funktion von Vorsprungeffekten ist. Das wäre auch eine Sache, die wir unbedingt mal analysieren sollten. Wir haben ja doch immer sehr den Fokus auf das Bankensystem gerichtet. Und dort lässt sich natürlich auch eine quasi Liquiditätsbedarf des Bankensystems, was sich eben als Nachfrage auf dem Geldmarkt verstehen lässt, beschreiben. Und das wäre jetzt vielleicht auch mal eine Frage an den Wolfgang, der sich mehr mit den Theorien von Lautenbach, Kredittheorie beschäftigt hat, wie man denn das Verhältnis zwischen Lautenbachs Kredittheorie und der Stützelschen Saldenmechanik sehen kann. Sie haben ja im Grunde den gleichen Gegenstandsbereich, und das bisschen, was ich von Lautenbach kenne, ist halt, dass er eben mehr aus der Perspektive des Gesamtsystems, des Bankensystems Betrachtungen angestellt hat, während bei Stützel eben diese spezifische Perspektive fehlt. Also das wäre halt für mich jetzt auch nochmal interessant, inwieweit das wichtig wäre, über die stützelsche Theorie hinaus auch noch einmal sich Lautenbach anzusehen. Also konkrete Frage, ist mein Eindruck richtig, dass es ein Perspektivenunterschied ist und im Grunde aber der gleiche Gegenstandsbereich und das gleiche methodische Vorgehen bei Lautenbach zu finden ist, oder verhält sich das anders? Kannst du da was zu sagen, Wolfgang? Kann ich versuchen. Also ich glaube, du überschätzt mich da. Also ich kenne mich mit Lautenbach nicht wirklich gut aus. Ich habe da mal so ein paar Aufsätzchen angeguckt auf der Internetseite von dem Chris Brandstetter. Saldenmechanik.info heißt die. Und der wäre eigentlich der richtige Mann für deine Frage. Der könnte dir die beantworten, denn der kennt sich auch sehr gut mit dem Lautenbach aus und mit den anderen Kollegen von Lautenbach, die da in den 30er Jahren in Deutschland eben praktisch mit der Kreditmechanik die Grundlage gelegt haben für die Saldenmechanik vom Stützel. Also dass der Stützel beim Lautenbach gelernt hat, das weißt du ja auch. Und also da würde ich dich die Frage einfach mal per Mail an den Chris schickst nach Wien. Der kann dir da sicher mehr sagen. Ich kann da jetzt nicht direkt viel dazu sagen, aber vielleicht nur noch diesen einen Punkt, dass ich also unglaublich spannend und unglaublich relevant für die jetzige Situation, in der wir sind, eigentlich den Punkt finde, dass aus der Perspektive von Stützel ja klar wird, dass die Banken eigentlich nur daran verdienen, dass kein Gleichschritt herrscht. Das heißt, die Banken haben im Prinzip ein Interesse daran, dass kein Gleichschritt herrscht. Das heißt, wenn also bestimmte Teilmengen dann sozusagen Einnahmeüberschüsse haben oder Netto-Gläubiger sind und andere Netto-Schuldner sind, ist es für die Banken sehr gut. Und international haben wir ja sehr, sehr starke Ungleichgewichte. Und der Bankorplan von Keynes hat ja gerade darauf abgezielt, diese Ungleichgewichte gar nicht erst entstehen zu lassen oder jedenfalls nur kurzfristig entstehen zu lassen, jedenfalls auf der Ebene der Nationalstaaten, auf der Ebene der Handelsbilanzen. Und da würde ich mich dann natürlich sofort fragen, gibt es da Evidenzen dafür, dass sich da auch Banken ganz stark dagegen engagiert haben? Also das ist, was sich dann sofort für mich als Frage stellt aus dieser Perspektive, die der Stützel da aufmacht. Das ist rein logisch, Banken müssen Interesse haben daran, dass kein Gleichschritt herrscht. Und jetzt ist eben die Frage, okay, Was machen die Banken dann mit diesem Wissen? Wie sorgen sie sozusagen dafür, dass dieser Gleichschritt möglichst nicht entsteht? Ja? Aber das wäre nur eine Frage, eine Richtung, in die man eben weiterfragen könnte. Durch selektive Kreditvergabe, dass sie vielleicht nicht jedem Kredit geben, sondern nur den Superreichen oder so, ist das die Antwort? Gerade umgekehrt ist die Antwort. Die Superreichen brauchen ja keinen Kredit, beziehungsweise für andere Zwecke. Aber die weniger Reichen, die sagen wir noch kreditwürdig sind, aber auch nicht wirklich reich, die werden ja in eine Situation gebracht, indem sie sich tendenziell überschulden und dann gar nicht mehr runterkommen. Also eine Strategie ist, glaube ich, mit Sicherheit die, dass Banken Kredite an im Prinzip schlechte Schuldner vergeben, solange sie nur irgendwelche Staaten finden, die dafür haften. Das ist genau das Ding, was ja mit Griechenland läuft. Die Banken haben ein enormes Interesse daran, dass die Griechen weiter Kredite bekommen, denn die Banken haben dadurch natürlich Zinseinkünfte. Die wissen aber sehr gut, dass Griechenland im Prinzip pleite ist und diese Kredite eigentlich nie zurückzahlen kann, sondern mit den neuen Krediten immer nur wieder die alten Kredite bedienen kann. Aber um die Schulden abzubauen, müsste Griechenland ja Exportüberschüsse machen. Und die Banken wissen sehr genau, dass das momentan in Griechenland unmöglich ist und mit der Sparpolitik sowieso total unmöglich ist. Das heißt, diese Sparpolitik, die den Griechen da aufgeherrscht wird, ist für die Banken so lang profitabel, solange der Rest der Eurozone sagt, wir stehen dafür ein und geben den Griechen immer weiter Kredit. Das heißt, diese ganze Kohle, die den Griechen da hinterhergeworfen wird, davon profitieren im Prinzip nur die Banken, sonst niemand. Und genau deswegen sagte der Varoufakis auch, wir haben nicht zu wenig Kredit bekommen, wir haben viel zu viel Kredit bekommen. Und dieser Kreislauf, der muss durchbrochen werden. Das ist absolut richtig und passt eins zu eins zu Stützel, würde ich sagen. Und ist ja natürlich noch Teil einer, wenn man so will, übergeordneten Strategie. Bei der Sendung, wo es neulich drum ging, über die Verschuldung Griechenlands im Fernsehen, wo wir auch diskutiert haben, da wurde ja gezeigt, dass im Grunde genommen aufgrund der schwierigen Finanzsituation und durch die Troika dann Griechenland gezwungen wurde, praktisch sein Tafelsilber zu verschleudern, dass die riesige Landstriche verkauft haben, tatsächlich zu einem Viertel des normalen Verkehrswert, dass beispielsweise als Zypern die Pleite war, da ging es dann an 4 Milliarden Euro, da wurden dann die Zyprianer gezwungen, ihre Filialen in Griechenland zu verkaufen, und das hat dazu geführt, dass Griechenland, die griechischen Banken, einen Profit von 4 Milliarden Euro gemacht haben. Und das sind die übergeordneten Mechanismen. Was ich aber noch zu Beginn jetzt einführen wollte, ist, dass man sagt, diese Vorsprung- und Nachhinkeffekte sind, wenn man so will, Teil des Lebenszyklus. Wir kommen als, wenn man so will, als Nachhinkeffekt ökonomisch gesehen auf die Welt. Das heißt, wir verbrauchen mehr Ressourcen, als wir tatsächlich generieren als Kinder und Jugendliche. Dann, wenn wir produktiv sind, dann sind wir quasi vom Nachhink zum Vorsprung-Effekt. Und wenn wir vielleicht dann irgendwann abgehen, haben wir die Bilanz ausgeglichen oder auch nicht. Aber ich denke, es ist wichtig, einfach zu begreifen, Vorsprung- und Nacheffekte, Hinkeffekte sind generell nichts Böses oder Bösartiges. Man muss sie aber in ihrer Wirkungsweise verstehen. Ja, kann ich zustimmen eigentlich. Das sind ja auch ganz normale Effekte in einer freien kapitalistischen Wirtschaft und vermutlich auch in anderen Wirtschaften genauso, anderen Wirtschaftsformen genauso. Wie du sagst, man muss nur sozusagen verstehen, wie die funktionieren in Relation zum Gesamtsystem. Also bei Stützel eben die Unterscheidung zwischen Partialsatz und Satz zur Größenmechanik, wo es ja um die Vorsprung- und Nachhinkeffekte geht, zum Globalsatz. Und dann eben sehen, wo Vorsprung-Effekte eben nützlich und ganz normal sind und wo die eben nicht nützlich sind oder wo sie sozusagen problematisch werden. Und wo man dann eventuell was tun sollte, um dem Vorsprung-Effekt entgegenzuwirken. Wenn zum Beispiel so ein Land wie Griechenland permanent in so einer Schuldenfalle drinsteckt und immer nur alte Kredite durch neue bedienen kann, aber keine Perspektive hat, da rauszukommen, dann kann ich da keinen sinnvollen Vorsprung-Effekt mehr erkennen. Sinnvoll wäre sowas dann, wenn für Griechenland eine reale Chance drauf besteht, in absehbarer Zukunft Exportüberschüsse machen zu können, um diese Schulden wieder abtragen zu können. Was dann bedeutet... Ich höre nichts mehr. Nee, bin ich nicht, sondern du hast vollkommen recht. Natürlich haben die das ist total ihr Recht und das sollten die eigentlich machen. Die Griechen sollten auf die Straße gehen, das machen sie ja auch. Aber worauf ich jetzt noch raus wollte, ist, wir waren ja eher im Thema Vorsprung und Nachhängeeffekte. Wenn das möglich wäre, dass die Griechen Exportüberschüsse tatsächlich machen, mit deren Hilfe sie dann eben ihre Schulden nach und nach abtragen könnten, was ich nicht für realistisch halte, ich habe ja nicht gesagt, man soll das so machen, sondern ich habe nur gesagt, wenn es so wäre, dann müsste man aus der Stützelperspektive natürlich sagen, in diesem Zeitraum müsste der Rest der Welt, also die Komplementärgruppe, gegenüber Griechenland natürlich Importüberschüsse hinnehmen oder erzielen oder dulden, wie auch immer. Ohne das geht es nicht. Das ist, glaube ich, das ist ein interessanter Aspekt, den du gerade ansprichst. Ich hatte mir da mal schon Gedanken gemacht und habe mal gefragt, was sind eigentlich die Kriterien, die zu sagen lassen, welche Vorsprungeffekte sind gut oder welche Nachhängeeffekte sind gut und welche schlecht. Ich bin dann zu diesem Begriff gekommen, gute Schulden, schlechte Schulden und gutes Sparen und schlechtes Sparen. Und das Kriterium... Willi, bist du früher mal unter Dude gelaufen? Und nochmal eine Bitte. Dein Mikrofon oder ist nicht ganz optimal eingestellt. Du kommst sehr sehr verzerrt kommst du rüber. Zumindest bei mir. Am Foxy, am schlechten. Ich wollte nochmal sagen, das gilt natürlich nicht nur für das, was jetzt Willi da angesprochen hat, sondern das gilt im Grunde genommen auch für jede Gemeinde, für jede Stadt, wenn die sich verschuldet oder nicht. Und das Kriterium ist eigentlich, wenn zum Beispiel die Verschuldung in eine energetische Sanierung geht und diese energetische Sanierung mehr bringt, als sie kostet, dann hätten wir praktisch ein positiver Vorsprungeffekt und man kann dann sogar sagen, dass praktisch positive Vorsprungeffekte oder so, wie ich es genannt habe, gute Schulden führen unterm Strich zu weniger Schulden. Und genauso ist es beim Sparen. Schlechtes Sparen führt zu mehr Schulden, während gutes Sparen zu weniger Schulden führt. Gutes Sparen wäre ein Beispiel, wenn man Verschwendung abbaut. Schlechtes Sparen ist, wenn man beispielsweise den Rentnern die Renten kürzt. Okay, da setzt du dann aber Innovation und Wachstum voraus, Arne, wenn man darauf hin abzielt, dann die Schulden abzubauen. Nee, nicht einmal Wachstum, sondern nur, dass man im Grunde genommen eine weniger produktive Methode durch eine produktivere ersetzt. Naja, sage ich ja, Innovation, Produktivität, Wachstum, das ist ja alles dasselbe Mantra irgendwo. Wachstum ist natürlich was anderes. Wachstum heißt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber da bin ich ja sowieso ein Gegner davon, sondern ich sage, eine Volkswirtschaft sollte so viel produzieren, wie die Leute tatsächlich brauchen und nicht durch die Werbung aufgedrückt bekommen. Also ich will euch da nicht abwürgen, aber das sind ja eigentlich alles schon wieder Themen, die außerhalb der Seitenmechanik liegen. Ich würde ganz gerne ein bisschen zurückkommen auf die seitenmechanischen Begriffe oder zumindest das, was wir jetzt hier sagen, zurückbeziehen auf diese Begriffe. Also so gesehen ist es ja immer ein Vorsprung, muss es immer ein Vorsprungeffekt sein, wenn ein einzelner Unternehmer sich verschuldet, um eben zu produzieren. Oder anders gesagt, wenn ein Unternehmer investiert, indem er sich verschuldet, Arbeitsplätze schafft und irgendwas produziert, dann erzeugt er damit natürlich einen Vorsprungeffekt. Denn er ist dann verschuldet gegenüber der Bank und die hat das entsprechende Guthaben. Wobei, so kann man das eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, da habe ich jetzt schon selber wieder Dinge durcheinander gebracht, aber da merke ich eben, ich glaube, wir sollten erst einmal ein bisschen genauer an der seitenmechanischen Begrifflichkeit dranbleiben, bevor wir die dann vorschnell versuchen anzuwenden. Ja, ich denke auch, dass wir jetzt ein bisschen sehr weit von der Saldenmechanik weggekommen sind. Ich wollte an dieser Stelle halt eben auch anfügen, dass man Ausgabenvorsprünge nicht nur dadurch erzielt, dass man zwecks aus der Unternehmersicht zum Beispiel zwecks Investitionen Kredite aufnimmt und so Ausgabenvorsprünge erzielt, sondern umgekehrt kann man Ausgabenvorsprünge auch dadurch erzielen, dass man quasi Einnahmevorsprünge zurückfährt, dass man halt bestrebt ist, quasi Liquidität dadurch zu vermindern, dass man eben die andere Seite beeinflusst. Und in dem Zusammenhang ist, glaube ich, wenn wir uns auf die Saldenmechanik fokussieren wollen, halt auch wichtig, dass man Betonung, dass für den Kreditbedarf weniger irgendwie globale Salden, die ja irgendwie als im Bild als einen Pegelstand bezeichnet, nicht das ausschlaggebende Kriterium ist, sondern dass man eben auch innersektoral Vorsprünge und Nachhinkeffekte zu betrachten hat und dass halt in beliebiger Granularität weiter tun kann und so auf Begriffe wie Streuung kommt bei Vorsprung und Nachhinkeffekten. Und das müsste halt dann in der angewandten Theorie halt insbesondere sehr genau betrachtet werden. Er spricht dann an späteren Stellen eben auch von einer sogenannten Spreizwirkung. Und wie die definiert ist, sollte dann im Zentrum stehen. Ich denke auch, dass die Verwendung, wofür jetzt Kreditaufnahmen verwendet werden, so direkt nicht im Zusammenhang mit der Saldenmechanik zu betrachten sind, obwohl das natürlich auch ein wesentliches Thema überhaupt ist. Ja, ich glaube auch, ich habe da ein ganz schlechtes Beispiel eigentlich gebracht. Ich glaube, wenn wir den nächsten Abschnitt uns dann vornehmen, vielleicht nächstes Mal, also ab der Seite 27, diesen Punkt 5, da spezifiziert der Stützel ja nochmal ein bisschen genauer, wie man mit der Betrachtung dieser Vorsprung-Effekte und Nachhinkeffekte umgehen kann. Und ich glaube, da geht er auch ein bisschen darauf ein, was du jetzt gerade angesprochen hast. Und ich denke mal, das wäre dann ganz gut, wenn wir also uns nächstes Mal treffen, da einfach ein paar Seiten weiter uns vorschaffen im Text und uns so halt durch diesen ersten Abschnitt von den Paradoxa einfach durchbeißen. Und klar, da kann man natürlich immer auch wieder so Abschweifungen machen, wie wir das heute gemacht haben. Das ist ja auch ganz gut, damit man mal so einen ersten Anwendungsbezug kriegt. Aber ich glaube, um das jetzt wirklich zu nutzen als Denkmittel, die Saldenmechanik, also da fühle ich mich auch noch nicht sicher genug in der ganzen Begrifflichkeit. Also ich habe jetzt erstmal so eine Ahnung davon bekommen, was man damit wahrscheinlich alles machen kann und dass es unglaublich sinnvoll und wichtig ist, diese Betrachtungsweise zu haben. Und insofern bin ich unglaublich motiviert, da jetzt also mich weiter mit zu beschäftigen. Und weil ich alleine da oft sehr faul bin, ich habe also die Paradoxa auch schon oft mal ausgeliehen gehabt und habe dann versucht, da reinzulesen, habe es dann wieder weggelegt, weil mir das irgendwie zu kompliziert war und zu trocken und so. Also insofern fände ich das ganz toll, wenn sich da ein paar Leute, die da auch Interesse dran haben, zusammenfinden könnten und das ein bisschen institutionalisieren. Dann habe ich auch von außen so ein bisschen so einen Termindruck und mache dann auch wirklich was, weil sonst fällt es irgendwie wieder unter den Tisch und das wäre eigentlich nicht gut für mich, finde ich. Und vielleicht sehen das ja auch ein paar von euch auch noch so und haben da Lust, irgendwie ein bisschen mitzumachen und da ein bisschen tiefer einzusteigen noch. Ja, ich finde das unbedingt, weil mir halt deutlich geworden ist, dass wir an vielen Diskussionen innerhalb der AG eben ganz wesentliche Sachen nicht beachten, die in der Saldenmechanik so schön klar herausgearbeitet werden. Und wir werden, das kann ich allen versichern, sehen, dass wir unter der Annahme, dass wir mit Kenntnis des Sparparadoxons schon der Saldenmechanik mächtig wären, voll daneben gelegen haben. Und ja, insofern bin ich ebenso wie du, Wolfgang, sehr erfreut, dass wir das jetzt systematisch miteinander erarbeiten wollen. Und wir werden sehen, dass das halt im Weiteren, in der konkreten angewandten Saldenmechanik, dass es doch noch sehr viel komplizierter wird, obwohl wir uns doch, wie wir gesehen haben, auf rein trivial-arithmetische Zusammenhänge beschränken wollen und alles andere ausklammern, ist das insbesondere für Nicht-Ökonomen schon ein sehr hoher Komplexitätsgrad. Und da sind wir, glaube ich, alle darauf angewiesen, dass wir uns da gegenseitig im Verständnis unterstützen. Und ich hoffe auch, ja, dass dieser Enthusiasmus und dass das Interesse erhalten bleibt und wir uns ja durch den zugegebenermaßen in gewisser Hinsicht sehr trockenen Stoff durchbeißen werden. Ja, und als Ausblick für die nächste Veranstaltung, nächste Woche, würden wir halt weiter im Text gehen. Das wäre halt das fünfte Kapitel hier in der reinen Theorie, die ausführlichere Darstellung der Bedeutung von Sätzen über die Mechanik von Vorsprungs- und Nachhängeffekten. Und ich denke, es ist sinnvoll, da auf auch ein bisschen auf die Bremse zu treten, nicht durchzuhasten und einfach dieses Kapitel bis zur Seite 34 uns auch als eine Lektüre vornehmen. Und ja, in 14 Tagen, so mein Vorschlag, dann halt diesen Stoff hier in einer Folge Bildungsveranstaltung besprechen. Das wäre dann der 18. März. Ich weiß nicht, ob aus der AG noch jemand gewahr ist, ob irgendwelche anderen Termine da im Hintergrund stehen, die diesem Termin 18. März ja vielleicht unglücklich erscheinen müssen. Nicht. Ja, dann danke ich allen Beteiligten für die Aufmerksamkeit und bleibe halt in der freudigen Erwartung eures nächsten Besuchs am 18. Und in der nächsten Woche am 11. Findet dann die reguläre AG-Sitzung wieder statt. Vielen Dank. Ja, danke, Rolf. Ja, vielen Dank an dich, Rolf. Also ganz toll, dass du da die Initiative ergriffen hast. Und vielleicht können wir ja auch so verbleiben, dass wir schon während der nächsten zwei Wochen, wenn da irgendwelche Fragen sind zu diesem Textabschnitt von der Seite 27 bis 34, oder was das war, 34, ja, dass wir da auf der Mailingliste vorab schon Fragen posten können oder uns da austauschen können. Und vielleicht auch einfach nochmal zu dem Zeug, was da vorher schon war. Also was wir haben, müssen wir mal gucken, was war das? Die 1 bis 4, was wir bis heute gemacht haben. Falls da noch irgendwelche Fragen sind, dass wir das halt auch dann auf der Mailingliste irgendwie sprechen können und uns da ein bisschen aushelfen können mit Verständnisfragen oder Ideen oder so, wenn da irgendwelche Ideen dazu sind, dass man das auch dann schon mal postet und darüber sich austauscht. Also fände ich ganz toll, wenn man das auch auf der Mailingliste so fortlaufend immer ein bisschen mitlaufen lassen könnte. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.